Zauberwort Freiheit so oft strapaziert, klagend und fragend im Munde geführt. Über den Wolken und weit auf dem Meer soll man frei sein, frei sein soll man frei sein, doch Freiheit ist mehr. Was mir Spaß macht, ich hab es probiert. Kaum eine Flucht hat zur Freiheit geführt. Hörte rund um den Globus meinen eigenen Schritt. Wollte frei sein, frei sein, wollte frei sein und nahm mich doch mit. Dass ich bin, wie ich bin, endeten da, wo ich sah, es hat Sinn. Denn wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Echtes Freisein, Freisein, echtes Freisein, schließt das nicht aus. Ist verschuldet und klein. Zeigt euch Vergebung, wo Freiräume sind. Ich kann frei sein, frei sein. Ich kann frei sein wie ein geborgenes Kind. Ich kann frei sein, frei sein. Ich kann frei sein wie ein geborgenes Kind.